Einklang mit der Welt, wenn das Wesentliche spricht, schweigt der laute Wunsch. Wunschlos kostbar sein ist der höchste Stand der Seele, reich in sich selbst ruhen. Im Licht erstrahlt, was man kaufen kann, verblasst vor der Seligkeit, die kein Geld erkauft. Alle.